Konferenzen, dass ich ihnen Kredenz, Freihaus nach Sigilenz. Euer Exzellenzchen, hier kommt ein Lex Barker, hier kommt es Knüppeldicke, Freihaus nach Knicke. Spirenzchen, ihr seid ja solche Schwänzchen. Ich fordere zum Tanz, die Tanzfläche wäre grad frei. Euer Impertinenzchen, hier kommt ein Pierre Brice. Ey, hier komm ich, frei Haus nach Knigge.